Der Vorsitzende des Kabinetts der TVRK Park Bong-ju besichtigte die bedeutenden Betriebe in der Stadt Hamgyong, Bezirk Südhamgyong. Im Vereinigten Düngemittelwerk Hungnam, dem Vereinigten Vinalon-Werk 8. Februar und dem Vereinigten Maschinenwerk Ryongsong, in denen alle den Generalangriff für die Erreichung der Ziele der 5-Jahres-Strategie für die Entwicklung der staatlichen Wirtschaft unternehmen, informierte er sich ausführlich über die Produktion und den Ausbau der Produktionskapazität. Bei Besprechungen wurden die Maßnahmen zur Steigerung der Produktion von Zusatzdünger, Vinalon und Maschinen und Anlagen für bestimmte Objekte ergriffen. Nach der Besichtigung des Elektrodenwerkes Hungnam und des Vereinigten Hochseefischereibetriebes Simpo traf er nötige Maßnahmen.